Was interessant ist, er spricht dann auch von der quantifizierbaren Verausgabung von Lebenszeit, nicht jedes mit Regelung und Verwertung. Und es wird ein Schein von Autonomie erzeugt und Werturteilsfreiheit innerhalb des wissenschaftlichen Betriebs. Das wäre so die Argumentation, gab es in der bürgerlichen Wissenschaft sowas von Autonomie? Ich würde sagen, das war nicht nur ein Schein. Ich halte die Kritik etwas viel zu weit gegeben, aber es war keine wirkliche Autonomie. Wir gucken da wirklich eine gute marxistische Tradition nochmal, das Begriff des Kapitalverwertung. Die Professoren konnten in der damaligen Universität zwar war nicht so auftragsorientiert wie jetzt, und was jetzt geplant ist, ist eine sehr starke Auftragsorientiertheit, also eine viel stärkere Kapitalanbindung, aber die waren nie so losgelöst, wie es eine wirkliche Ideologie quasi dargestellt hat. Und genau jetzt so ein Punkt. Es gibt eine klare Trennung von den Wissenschaftlerinnen und von den Staatsbürgerinnen. Das heißt, einerseits ein Wissenschaftler und andererseits eine Politikerin. Da habe ich gerade so einen guten Bekannten, der linke Positionsvertreter jetzt keine Kasse ist, der auch sich mit seiner sozialen Bewegung beschäftigt, der auch jetzt in Genua dabei war, das ist eine Aktion, die aber klar drin, ja, ich bin einerseits Wissenschaftler, aber ich bin auch Politiker. Und Brücker sagt ganz klar, das gehört zusammen, da gibt es keine Trennung. Aber das heißt natürlich klar, es gibt auch Konflikte. Ein anderer Punkt ist halt so diese spezialisierte Funktion. Also sind das jetzt diese 10 Thesen oder was für mich? Die vermischen mich jetzt. Ich habe die 10 Thesen nicht für mich jetzt rausgeschrieben, sondern ich habe die nochmal überarbeitet, weil das war 68, das Buch ist von April 72 und habe die auch mit anderen Büchern der Sozialtheorie des Kapitalismus schon wieder verquickt. Und ich will dann einfach eben diese einzelnen Punkte jetzt nochmal rausziehen, also dieser Blick der bürgerlichen Wissenschaft. Und es sind nur zum Teil diese Thesen, weil es ja wieder noch eine Weiterentwicklung war. Weil 68, meine Herrschaft, war es eine relative Improvisation, die Kritik zu äußern. Es gab ja keine lange Vorbereitungszeit. Und er hat jetzt dazwischen anderthalb Jahre Zeit gehabt, nochmal die etwas weiterzuentwickeln. Und in manchen Bereichen sind die heute auch durchaus weiterentwickelt. An anderen Bereichen merkwürdigerweise überhaupt nicht. Ja, wichtig ist noch diese Organisation der Universität, weil die letztendlich auch zu den Konstruktionsbedingungen von Erkenntnis gehört. Wenn man Brückner das April 72 geschrieben hat, war gerade hier Uni Frankfurt als ein Beispiel, war gerade die Umstrukturierung von der Online-Universität in die Gruppenuniversität. Da war die Debatte, gibt es ein Drittel Parität, also Studierende, Mittelbau, Professoren, oder gibt es eine Viertelparität, oder lieber gibt es da eine Beteiligung. Wenn die originalen Universitäten nur als Rückblick hatten halt die Professoren, die Vollhabilitierten, als alleinigen Einfluss. Mittelbau hat keinen Einfluss, Studierende auch nicht. Mit ein bisschen Ausnahme der FU Berlin ist eine Ausnahmegeschichte. Und ganz unter Mitbeteiligung aller an der Organisation. Die These ist halt diese Strukturbewegung. Und das können wir auch jetzt wieder anwenden, diese Umstrukturierung der jetzigen Hochschulen, stärker auf Kapitalverwertung mit so einer ja, schon beteiligten gesellschaftlichen Gruppen, weil in allen Gremien sitzen auch Studierende, bestimmt diese Organisation, die im Moment noch wieder stärker von der Auftragsforschung bedingt ist. Das heißt, was Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen forschen, ist dann noch viel stärker abhängig davon, was das für Aufträge sind. Einerseits über staatliche Gelder und andererseits nicht über die Aufträge. Das war jetzt kurz im Vergleich zu der heutigen Situation. Was für ihn zentral ist, was auch historisch wichtig war, war die Frage nach Öffentlichkeit und Diskussion innerhalb der bürgerlichen Wissenschaft. Die aber natürlich nochmal zurück eine Kritik am Feudalismus war, aber immer noch in der Bürgerlichkeit blieb. Aber das ist natürlich eine Frage, die jetzt zur Not ist, wissenschaftlich öffentlich zu machen, was passiert hier, wer produziert was, was gibt es für ein Erkenntnisinteresse und wie werden die Gelder verteilt. Aber die Kritik von Brücken ist immer noch mal diese bürgerliche zu attackieren. Da ist so ein bisschen, sehe ich nicht so recht wie du mit dem Proletariat, weil ich halte den Begriff überholt, aber von anderen Gesellschaftsgruppen, dass jetzt rankommen, sei es jetzt im Subproletariat, schon auch in der Auseinandersetzung führen, da bin ich wieder offen. Da wollte ich über die bürgerliche Gesellschaft hinaus.